Hinter den beiden steht neben einem langen schwarzen Cadillac mit dem Namen des Bestattungsinstituts ein junger Mann, der eine Jacke in den Farben seiner Highschool trägt. Auf dem Kopf trägt er eine Baseballkappe, deren Schirm sein gesenktes Gesicht verdeckt. Vermutlich ist das der jüngere Bruder von Yvonne. Danny denkt, dass er da etwas sieht, was in Filmen und Fernsehdramen nur selten ausgedrückt oder auch nur begriffen wird, die menschlichen Kosten. Den Hammerschlag des Kummers und die Sinnlosigkeit des Todes, die Verwüstung. Seine Augen füllen sich mit Tränen. Er betrachtet das Bild und den Titel »Ermordete junge Frau kommt heim«, dann blickt er in Gilberts Gesicht. Verblüfft sieht er, dass der doch tatsächlich lächelt. »Ah, sieh mal an, der Mörder weint. Das ist ja wie in einer italienischen Oper.« Um ein Haar schlägt Danny zu. Im Geiste tut er das tatsächlich. Er hämmert Gilberts Nase zur Seite, so dass an beiden Seiten vom Mund Blut herabströmt, wie ein roter Fu Manchu-Schnurrbart. Zurück hält ihn nur das Wissen, dass Gilbert genau darauf aus ist. Stattdessen wischt er sich mit der Hand über die Augen. »Sagen Sie mir wenigstens, dass die Familie nichts von dem Hund weiß. Sagen Sie mir wenigstens das.« »Keine Ahnung«, sagt Gilbert beinahe fröhlich. »Ich hab die Leute nicht informiert. Das war ein Kollege aus Oklahoma City.« »Meine Aufgabe ist es, den Fall zu bearbeiten, Danny. Was bedeutet, Sie zu bearbeiten?« Danny hält die Zeitung immer noch in der Hand. Sie ist verknüllt. Er glättet sie und hält sie Gilbert vors Gesicht. »Wollen Sie noch so ein Bild von zwei Eltern sehen? Der Typ, von dem die Frau umgebracht wurde, hat nämlich vielleicht noch nicht genug. Er könnte sich 2, 3 weitere Opfer schnappen, während Sie auf mich fixiert sind.« Gilbert zuckt zurück, als hätte Danny ihm mit der Hand vor dem Gesicht herumgewedelt. »Ich bin nicht fixiert, sondern passioniert.« »Und ich weiß, dass Sie es waren, Danny. Es gab keinen Traum. Sie brauchten keinen, um dorthin zu gelangen, wo die Leiche vergraben war, weil Sie sie selbst vergraben haben. Aber einigen wir uns vorläufig darauf, dass wir uns uneinig sind. Kommen Sie bis 6:30 nach Great Bend, sonst gebe ich Ihren Namen und Ihr Kennzeichen an die Highway Patrol. Bringen Sie ruhig Ihren Anwalt mit, wenn Sie wollen. Die Zeitung können Sie gern behalten. Vielleicht wollen Sie sich ja daran weiden, was Sie der armen Familie angetan haben. 4 Opfer zum Preis von einem.« Er dreht sich mit wehendem Sakko um und marschiert auf den Ausgang zu. »Inspektor Gilbert!« Gilbert dreht sich um und hebt die Augenbrauen. Sein glatter Schädel auf beiden Seiten der merkwürdigen Haartolle ist bleich wie der Mond. »Knirschen Sie eigentlich mit den Zähnen?« Gilbert runzelt die Stirn. »Hä? Ihre Zähne? Die sind völlig abgeschliffen. Vielleicht sollten Sie sich so eine Bissschiene besorgen, gibt's in jeder Apotheke.« »Meine Zähne stehen hier kaum zur Disco. Und hilft es Ihnen, wenn Sie zählen?« Zum ersten Mal wirkt Gilbert wirklich wie aus dem Gleichgewicht gebracht. »Ich habe mich heute Morgen vor der Arbeit darüber informiert«, sagt Danny. »Man nennt es Arithmomanie. Ist es das? Tun Sie es, wenn Sie nachts aufwachen, weil Sie mit den Zähnen knirschen?« Ebenfalls zum ersten Mal sieht Danny an Gilberts rechter Schläfe eine Vene pulsieren. Ticker, ticker, ticker. »Sie haben sie umgebracht, Sie Klugscheißer. Das wissen wir beide. Und Sie werden dafür büßen.« Er geht davon. Danny bleibt an Ort und Stelle stehen, die zerknüllte Zeitung in der Hand, bemüht sich, in den Griff zu bekommen. Jede Begegnung mit Gilbert ist schlimmer als die vorherige. Er wischt sich mit dem Ärmel die Augen. Dann macht er sich wieder daran, Bücher umzuräumen. An seinem letzten Tag will er noch einmal richtig anpacken.